tanz zum Lied und trinke exklusiv. Schwarzboy, exklusiv, exklusiv, exklusiv. Schwarzboy, exklusiv, exklusiv, exklusiv. Schwarzboy, exklusiv, exklusiv, exklusiv. Schwarzboy, exklusiv, dieses Bier ist Premium. Tanz zum Lied und trinke exklusiv.